1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie, Sie. Dennis, Sie. Balkon. Ah, voll supi, gemeinsam im Liegestuhl auf dem Balkon zu chillen. Aber denkt dran, Jungs. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich hol mir kurz eine Dose Red Bull. Ich komm nicht hoch. Warte, ich stell deine Liegestuhllehne hoch. Ich komm auch nicht hoch. Sie, kannst du meine Lehne hochmachen? Okay. Danke. Dennis, jetzt mache ich deine Lehne hoch. Danke. Was wollte ich denn? Vergessen. Egal, ich setze mich wieder hin. So, zurücklehnen. Du wolltest dir eine Dose Red Bull holen. Ach ja, sieh, machst du noch mal meine Lehne hoch? Na gut, noch einmal. So. Danke. Sieh, ich habe nicht die Kraft, die Lehne runterzudrücken. Kannst du? Das ist aber das letzte Mal. So, ihr seid genauso furchtbar wie eure komische Musik. Ist das dieser Skrillex? Nee, Dennis findet an der Anlage den Eingang nicht. Moment, AUX 1? Nee, Volta V? Nee, Coax? Nee, AUX 2? Da war kein Red Bull mehr im Badezimmerschrank. Das steht im Kühlschrank. Fuck, jetzt habe ich gerade die Lehne wieder runtergemacht. Sie, kannst du noch mal... Nein! Oh, unser Vermieter kommt. Ach, ihr Absperrgitter. Tag, Herr Braunschweig. Ihr chillt im Liegestuhl. Geil! Ein Hoch auf euch! Hoch, runter, hoch, runter! Ah, ich kann nicht mehr! Alter, was geht denn mit der ab? Die kann sich einfach nicht entspannen. Lasst euch von Dennis wecken. Mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.